Sicher ist der Autor nicht als einziger überrascht, dass bereits im 16. Jahrhundert Badeszenen gemalt wurden, die Frauen und Männer nackt gemeinsam auf Wiesen, an Ufern von Flüssen und Seen zeigen. Ohne die beiden Meisterwerke des Lutherfreundes Cranach wäre mir der Einfall gar nicht gekommen, die vor wenigen Stunden aus dem Kloster geflüchteten Nonnen zu zeigen, wie sie sich in der Elbe waschen, auf ihrer Flucht zu ihrem Idol Martin Luther in Wittenberg. Ihr Fluchthelfer Leonhard Koppe badet noch, ebenso seine zwei in die Schwemme geführten Pferde. Was der Mann, er ist auch Ratsherr, riskiert hat, war ihm mit Geld nicht zu bezahlen, sondern kann nur mit dem gleichen revolutionären Geist entsprungen sein, der die 9 Nonnen zu ihrem todesmutigen Vorhaben beseelt hat, denn die Entführung auch nur einer Nonne wurde erst durch Pfeilen bestraft und anschließend mit dem Tod durch lebendiges Verbrennen bezahlt. Wie auf Cranachs Gemälde hier ein Walddickicht durchleuchtet von der Sonne über der Elbe, aus der die 9 Nonnen steigen, ungefähr 15 Uhr, ein sehr warmer Ostertag. Sie sind nass, nur 2 haben ein Handtuch, sodass sie in den Vordergrund auf die Wiese flüchten, sich trocken zu sonnen. Sie legen sich neben ihre sehr schönen schwarzen, weißen Zisterzienserkutten. 2 legen sich auf den Bauch. Spricht sich so auch besser als auf dem Rücken. Was nicht selbstverständlich, das sollst du tun. Das 11. Gebot. So sagst du das. So spricht Käthe zu oft. Wie ein Gebot. Das ist nicht wahr. Wie du das sagst, bestätigt, was ich dir vorhalte. Sprichst nicht, ordnest an. Kaum sind wir die Oberen los, werdet ihr selbst zu einer. Wenn die uns sähe, sie fiele tot um. Die Oberen, schon heute kein Thema mehr. Ab morgen nicht mal eine Erinnerung. Alle, mehr oder weniger, dehnen, strecken, ja, öffnen sich erstmals im Lichte des Freiseins. Aber nur, bis ihr Kutscher Leonhard Koppe sichtbar wird. Übrigens nicht irgendeiner, sondern ein Ratsherr. Denn Revolutionen, im Gegensatz zu der beliebten, weil volkstümlichen Lüge der Marxisten, wurden in Wahrheit stets von oben gemacht, nie von unten. Wenn euch die Sonne getrocknet hat, sind hoffentlich unsere 3 Beschützer da. Dann machen wir, dass wir weiterkommen. Kriegt ihr denn eure Gäule so rasch aus der Elbe? Ja klar, Pferde sind nicht gerne im Wasser. Wissen gehören auf die Erde. Und wann kommen unsere Ritter und Retter? Müssten längst hier sein. Wie weit, Herr Koppe, noch bis Wittenberg? Schätze gut 3 Stunden, vorausgesetzt kommt nichts dazwischen. Doch so optimistisch bin ich nicht. Ja, und bis wir dort sind, kann man uns doch immer noch schnappen. Käme wer, ich müsste euch im Stich lassen. Sofort ab ins Dickicht. Die Pferde von denen, die mich verfolgten, sind rascher als meine. Ihr Nonnen würdet nur verschärft eingesperrt, doch ich verbrannt. Aber doch nicht mehr, wo schon Luther regiert. Oder jedenfalls der Fürst regiert, der Luther in Wittenberg beschützt. Wie sicher ist denn Wittenberg? Sicher ist überhaupt nichts als die Zuflucht zu Gott. Doch die kostet das Leben. Das sagt er lachend, während er sich in eiliger Angst anzieht. Auch die Nonnen ziehen jetzt Hemden und Kutten an. Alle tragen die Ordenstracht der Zisterzienserinnen. Seit 1999 ist übrigens das Zisterzienserkloster St. Marien zu Helfta vor den Toren Eislebens 1258 gegründet, lange stillgelegt, wieder ein Nonnenkloster. Es besitzt 14 Hektar Land, das die Nonnen bestellen. Dazu leisten sie Pflegedienste. Dann wird es Zeit, dass die 3 kommen. Ihr habt uns nie gesagt, wer die sind, Herr Ratsherr. Umso drastischer hat er uns gesagt, womit unsere Beschützer bezahlt werden wollen. Habt alle zugestimmt. Umsonst ist nur Wertloses. Bedenkt, Mädchen, die 3 würden verbrannt wie ich, entdeckte man sie als eure Fluchthelfer. Nur gerecht, wenn wir denen, die uns die Freiheit schenken, uns schenken. Das überlegen wir schon gar nicht mehr. hab unterwegs einen Siebenzeiler gedichtet. Zwar jetzt frei wie die Elbe, wir Nonnen, uns hier zu waschen, trocken zu sonnen, doch wirklich erlöst, erst wenn defloriert. Frauen so schön wie wir anzuschauen, werden letztlich satt erst mit Kindern. Ob er uns vorn nimmt, ob vom Hintern, wo bleibt der Mann, der uns eins schenkt? Beneide dich, dass du, was uns bedrängt, in nur 7 Reimen festhalten kannst. Texte werden durch Reime fester gemacht, besonders wenn Eros sie entfacht. Käthe hat sie schon gefragt, Herr Koppe, wie heißen denn die 3? Wenn Informanten keine Namen haben, Fluchthelfer schon gar nicht. Je weniger man weiß, desto weniger kann man aussagen, sogar auf der Folter nicht. Abgesehen davon, berappen mussten die 3 für euch auch was. Oder glaubt ihr, wir kämen durch die Stadttore ohne Schmiergeld? Und wer sollte das für euch zahlen? Auch die dümmste Wache weiß, dass ich keine Heringsfässer geladen habe. Was wir den Männern schenken, gleicht die Taler aus, für die sie uns die Freiheit kaufen. Hoffe, die schieben uns keinen Braten in die Röhre. Ach, so unanständig sind die nicht. Sonst kämen sie uns doch sicher nicht zur Hilfe. Koppe sprach hier deshalb von Heringsfässern, weil tatsächlich frühe Chroniken so unverschämt waren, zu schreiben, die 9 seien in Fässern entkommen. So wie ja auch Chronist Homer seinen Zuhörern einst das trojanische Pferd zugemutet hat. Wenn Historiker nicht lügen, lassen sie weg, dass auch Lücken Lügen sind, wird ihnen meist nicht einmal bewusst. Das war insofern keine Abschweifung, als auch in dieser Fluchtgeschichte, es gibt zahllose Darstellungen, bisher niemals erwähnt wird, wer sie bezahlt hat und womit. Immerhin geht es bei dieser Flucht um die erste weibliche Revolution, mindestens in Deutschland. Außer dem Kutscher Leonhard Koppe, Klosterlieferant, Fuhrunternehmer, auch Ratsherr in Torgau, der die Reise unmöglich alleine auf die Räder gebracht haben kann, auch dessen Motiv wird nie genannt. Hören wir keiner Chronik eine Silbe über seine Fluchthelfer und deren Bezahlung. Wer hat überhaupt den so hilf- wie mittellosen Nonnen das Verlassen der Kloster ermöglicht, dass sie sich an Luther gewandt hatten. Man muss sich damit abfinden. Was Chronisten verschweigen, ist meist sehr viel aufschlussreicher, als was sie überliefern. Entschuldigt meine dumme Frage. War immer zu neugierig. Ja, zu viel Wissen gefährdet auch andere. Klar, die Burgherren, die werden massakriert, erwischt man sie, unsere Ritter und Retter. Stimme auch zu. Ein so großes Geschenk umsonst annehmen, das wäre ja geradezu amoralisch. Stimmt. Schamlos wäre das. Bin sicher, jede einzelne von uns wird den Burgherren so viel wert sein, wie ihr Risiko hoch ist. Ist ja auch so schön, wie ihr seid, das Risiko. Trotzdem war ein hartes Stück Arbeit, jedenfalls bei einem der 3, die zu überreden. Die würden ja erst lange auf dem Rad gefoltert, bevor man sie verfeuert. Hört endlich auf, davon zu reden. Wie hat denn Luther erfahren, dass unsere Flucht jetzt vielleicht glückt, weil unser Landesherr mit dem Kaiser auf Feldzug ist? Wer, wenn nicht Luther, weiß die Daten? Hat denn jeder von euch die Petition unterschrieben? Ja. Verstehe nicht, wieso das nötig war. Papiere haben mehr Leute umgebracht als mündliche Geständnisse. Luther hat bestimmt nichts Schriftliches verlangt. Das ist mir gewiss, seit uns diese Sepia-Zeichnung von ihm zukam. Wie vertrauenswürdig, wahrhaftig. Sah nie ein so ehrliches Gesicht. Man sagt, noch nie sei ein Bild so oft gedruckt worden. So familiär fast, wie der aussieht, verweigert der uns bestimmt nicht Unterkunft. Die Leute reden aber doch, Luther habe schon 3 Weiber. Wie viele von uns kann er denn da noch brauchen? Mein Vertrauen zu Luther war schon absolut, seit auf einem der Flugblätter die Tischrede zitiert war, in der er sagte, ich will aber um dir vielen Sünden willen, die gröblich einreißen, den guten Rat geben, dass sowohl Knaben wie Mädchen es unterlassen sollen, sich vor dem 30. Jahr zur Keuschheit oder zum geistlichen Leben zu verpflichten. Toll! Ja. Wirklich? Ja. Wer außer Luther riskierte, so Menschliches so unverblümt auszusprechen? Stimmt. Und sprach auch nicht als Heuchler. Denn freiwillig ging Luther ja nicht ins Kloster, wurde nur deshalb Mönch, weil durch Blitzschlag sein Freund umkam, neben ihm. Und Luther deshalb in Todesangst das Gelübde abgelegt hat, wenn er das Unwetter überstehe, gehe er ins Kloster. Ja, sein Vater soll das scharf missbilligt haben. Der wollte, dass Martin Jura studiert. Wird dem Luther schwer genug gefallen sein, Mönch werden, wenn man jetzt hört, er hat dreie? Glaube ich nie. Sobald einer namhaft, hat er 30 Verleumder. Ich glaube das auch nicht. Aber können wir ihm denn glauben, dass er tatsächlich jede von uns unter den Mann bringen kann? Bestimmt. Diesem Gesicht glaube ich alles. Er hat zugesagt, uns zu verkuppeln, und dann tut er das auch. Sicher? So sicher Geschwätz ist, er habe dreie. Mit dreien ist noch keiner fertig geworden. Jeder kann froh sein, wenn er an nur zweien nicht stirbt. Sehr vernünftig dosiert von der Natur. Wäre ja terroristisch, wenn Männer auch noch als Bullen so stark wären, dass wir Frauen sie nicht wenigstens im Bett spielen klein kriegen.